Kundgabe 3318. Empfangen durch Bertha Dudde am 4. und 5.11.1944. Gewaltige Stimme Gottes. Ende des Kampfes. Laut und eindringlich wird die Stimme Gottes ertönen, und das Schicksal der Völker wird sich entscheiden, denn Gott selbst wird das Urteil sprechen durch die Naturgewalten. Und seinem Richterspruch wird sich niemand widersetzen können, denn er wird gerecht sein und die Menschen treffen, die großes Elend verschuldet haben und ihr Unrecht nicht einsehen wollen. Es wird ein überaus trauriges Geschehen sein, und zahllose Menschen werden ums Leben kommen. Doch es ist das Geschehen auch unaufhaltsam, weil die Menschen durch nichts mehr erschüttert werden können, was Menschenwille bewerkstelligt, und darum durch ein Geschehen aufgestört werden müssen, das menschlicher Wille nicht abwenden oder beenden kann, und das darum ein großes Entsetzen hervorruft, weil ein jeder den Tod vor Augen sieht und sich gefasst machen muss auf das zeitliche Ende. Und es rückt dieses Geschehen immer näher. Es vergeht Tag für Tag, ohne dass die Menschheit sich wandelt. Und die Langmut Gottes zögert noch immer, um den Menschen noch Gelegenheit zu geben zur Umkehr, bevor seine Stimme ertönt. Doch nun neigt sich auch das Weltgeschehen seinem Ende zu, weil das Naturgeschehen sich vorbereitet, weil das Erdinnere in Aufruhr gerät und nur des Momentes harrt, wo Gott den Naturgewalten Freiheit gibt, dass sie sich entfesseln können. Denn die Menschen finden kein Ende, also greift Gott ein und gebietet Einhalt. Schlimmes wird beendet, aber noch Schlimmeres wird die Folge davon sein. Denn die Menschen geraten in furchtbare Not und sind in völliger Ratlosigkeit den entfesselten Naturgewalten gegenüber. Sie können weder flüchten, noch ihr Wüten aufhalten oder verringern. Sie sind ihnen ausgeliefert und haben nur einen Retter, dem sie sich anvertrauen können in ihrer Not, den sie anrufen können um Hilfe und der die Macht hat, ihnen zu helfen. Doch wenige nur erkennen ihn an. Wenige fühlen sich schuldig und harren ergeben auf seinen Richterspruch in der Erkenntnis ihrer Sündhaftigkeit. Und dieser wenigen wird Gott sich auch annehmen in den Stunden der Vernichtung, die göttlicher Wille kommen lässt, weil anders die geistige Not nicht behoben werden kann und die irdische Not durch Menschenwillen ständig in die Höhe getrieben wird. Und weil die Menschen kein Ende finden, bestimmt Gott das Ende eines Kampfes, der die ganze Welt bewegt. Und es wird ein Entsetzensschrei über die Erde hallen, der die Menschen erstarren lässt. Denn die Größe des Unglücks lässet alle aufhorchen und zittern vor einer Wiederholung. Und dies bezwecket Gott, dass die gesamte Menschheit Anteil nimmt, dass sie horchet auf seinen Richterspruch, dass sie erkennet die Schuldigen und Gottes Gerechtigkeit. Denn noch wähnet sich jeder Kämpfende im Recht. Noch wird die Macht allein bewertet und nicht das Recht. Und es kann der Segen Gottes nicht auf Handlungen ruhen, die verabscheuungswürdig sind, weil sie gegen das göttliche Gebot der Liebe verstoßen. Und Gott wird die Menschen strafen mit dem Gleichen, das sie tun, nur dass sein Zerstörungswerk noch gewaltiger ist, auf dass sie ihn daran erkennen. Denn auch das Geistige empöret sich, das noch unfrei aus der göttlichen Ordnung herausgerissen wird und diesen Zustand qualvoll empfindet. Denn ob es auch durch menschlichen Willen frei wurde, es kann sich nicht seiner Freiheit erfreuen, weil es nicht die Freiheit der Vollkommenheit ist, sondern dem Geistigen die Möglichkeit einer Tätigkeit genommen ist, worüber es sich empört. Und es wird sich betätigen, wo ihm Gelegenheit geboten wird. Insbesondere aber wird es sich verbinden mit dem noch gebannten Geistigen und dieses gleichfalls zur Sprengung seiner Hülle zu bewegen suchen, wobei es ihm behilflich ist. Es sucht dadurch die Menschen zu zwingen, sich wieder aufbauend zu betätigen, damit ihm wieder die Möglichkeit gegeben ist, neue Schöpfungen zu beziehen, um den Entwicklungsgang fortsetzen zu können. Und Gott hindert das durch menschlichen Willen freigewordene Geistige nicht. Wie er auch seine Zustimmung gibt, so sich die Materie im Erdinneren rührt, so das Geistige dem Licht zustrebt und seine Hülle zu sprengen sucht. Es zieht Gott für kurze Zeit seinen Willen zurück und er lässt dem Willen des Geistigen freien Lauf, was jedoch, da dieses noch völlig unreif ist, ein Zerstörungswerk von ungeheurem Ausmaß bedeutet. Und so stellt sich dem menschlichen Willen ein Wille entgegen, der ersteren übertrumpft, der scheinbar jede göttliche Liebe und Weisheit vermissen lässt und der die volle Zustimmung Gottes findet. Doch die Menschheit beugt sich nicht vor Gott. Sie hält nicht in ihrem Vernichtungskampf ein. Sie ist von Dämonen befallen und lässt sich von ihnen treiben. Sie verfällt immer mehr der bösen Gewalt und zeigt dies in ihren Werken und Maßnahmen. Und um diesem Niedergang Einhalt zu gebieten, tritt Gottes Wille und Allmacht offensichtlich in Aktion. Er rüttelt die Erde und mit ihr die Menschheit, auf dass sie zur Besinnung komme und sich wandle. Denn es ist die letzte Zeit, die noch genützt werden kann für die Seelen. Und darum lässet Gott seine Stimme ertönen, kraftvoll und gewaltig. Und er rufet den Menschen zu: Haltet ein in eurem Wüten, dass eure Seelen ins Verderben reißt. Wandelt euch, ehe es zu spät ist. Und gedenket dessen, der da regieret über Himmel und Erde, der euer Schöpfer und Erhalter ist und dessen Liebe ihr mit Füßen tretet. Besinnet euch auf euer Ende, denn es steht nahe bevor. Amen.